haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Blockwart. Es war an einem sonnigen Frühlingsvormittag. Draußen hämmerte ein Pressluftbohrer und in der Wohnung über mir war jemand am Staubsaugen. Ich nahm die Wattepfropfen aus meinen Ohren und hörte ein wenig zu. Ich stellte mir das Ganze als Klanggemälde eines modernen Komponisten vor und versuchte dem Lärm ein wenig Kultur abzugewinnen. Es half nichts. Ich stellte das Radio an. Es klang auch nicht viel besser. Plötzlich hörte der Staubsauger auf zu saugen. Dafür klopfte es. Sie sah aus wie die Titelseite einer Fernsehillustrierten. Philip Maloney? Aber ja doch. Und Sie sind sicherlich meine neue Klientin. Schon möglich. Es geht um meinen Mann. Nicht schon wieder. Sie kennen meinen Mann? Nein, ich kenne ja nicht mal Sie. Mein Name ist Lilian Marti. Ich bin die Leiterin einer Talkshow im Fernsehen. Ach, wissen Sie, ich mache mir nichts aus diesen Diskussionssendungen. Das wird ja doch bloß nur geredet. Das ist auch der Sinn der Sache. Ich bevorzuge realistische Sendungen. Wo wird denn heutzutage noch diskutiert? Doch nur noch im Fernsehen. Es kommt ja kein Mensch mehr zum Diskutieren, weil sich alle ständig diese Diskussionssendungen anschauen. Eine realistische Sendung wäre doch die, dass man zwei Leuten zuschaut, die sich gerade eine Diskussionssendung anschauen. Aber sowas gibt's nicht im Fernsehen. Ich bin eigentlich nicht hier, um mit Ihnen über das Fernsehen zu sprechen. Sehen Sie, auch Sie verweigern die Diskussion. Wollen Sie diskutieren oder Geld verdienen? Also, wenn Sie mich so direkt fragen, nun ja, diskutieren können wir auch ein andermal. 500 im Tag plus Spesen. Es geht, wie gesagt, um meinen Mann, Stefan Marti. Schon wieder ein untreuer Ehegatte. Langsam werde ich auch noch zum Moralisten, nur damit ich mich nicht andauernd mit Seitensprüngen abgeben muss. Mein Mann wird verdächtigt, einen anderen Mann ermordet zu haben. Das hört sich schon wesentlich erfreulicher an. Für Sie vielleicht. Allen kann man es nie recht machen. Das sollten gerade Sie beim Fernsehen doch wissen. Wen soll er denn ermordet haben? Einen Nachbarn in unserem Haus. Jemand hat ihn gesehen, wie er dessen Wohnung verließ. Kurz darauf wurde die Leiche des Mannes gefunden. Von meinem Mann fehlt seither jede Spur. Er ist verschwunden? Ja. Trotzdem kann ich nicht glauben, dass er es gewesen ist. Die Polizei ist da allerdings anderer Ansicht. Ich versuchte, meine Freude nicht allzu deutlich auf meinem Gesicht aufscheinen zu lassen. Schließlich sah die Frau ein wenig mitgenommen aus. Endlich wieder ein Fall, der mit einer Leiche beginnt. Da weiß man wenigstens, was man hat. Nicht, dass Sie jetzt glauben, unser Eins bade sich täglich im Zynismus. Ich ziehe es vor, zu duschen. Danach machte ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Sieh an, Maloney, der Schrecken aller Witwen und Waisen. Haben Sie in Ihrer Schreibtischschublade eine Leiche entdeckt? Keine Angst. Aber wenn ich Sie anschaue, wird mir ganz mulmig zumute. Sie sehen aus wie eine Karteileiche. Ein wenig vergilbt und vollgekleckert. Ist das eigentlich ein Hobby von Ihnen, Polizisten zu beleidigen? Wir tun schließlich auch nur unsere Pflicht. Sie tun Ihre Pflicht und unser Eins übernimmt die Kür. Das nennt man Gewaltentrennung. Na, dann rücken Sie mal raus mit der Sprache, Maloney. Hinter welchem Fall sind Sie heute her? Sie verdächtigen Stefan Marti des Mordes? Gratuliere. Das war ein lupenreiner Westfall. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Sie wieder einmal einen Unschuldigen verdächtigen. Unschuldig? Das ist ja direkt zum Lachen, Maloney. Na zu, lachen Sie. Danke, das genügt. Haben Sie eigentlich auch irgendwelche Talente? So ganz im Verborgenen? Machen Sie sich nur lustig über mich. Aber diesen Stefan Marti kriegen wir schon. Klarer Fall, Maloney. Motiv, Spuren, Zeugen, alles da. Was denn? Und das haben Sie ganz alleine herausgefunden? Nicht ganz, Maloney. Wir sind ja ein Team hier bei der Polizei. Bei der Firmenmeisterschaft im Fußball sind wir immer ganz vorne dabei. Also, nur damit Sie sich wieder beruhigt unter den Schreibtisch legen können. Stefan Marti wurde gesehen, wie er die Wohnung des Ermordeten verließ. Unsere Spurensicherung hat einige Fingerabdrücke von ihm in der Wohnung sichergestellt. Und der Mann hat ein einwandfreies Motiv. Da bin ich aber gespannt. Zu Recht, Maloney, zu Recht. Der Ermordete hatte ein etwas seltsames Hobby. Er hat sich nämlich Karteien von seinen Nachbarn angelegt. Auf denen hat er alles Mögliche über die Leute notiert. Da kam eine ganze Menge zusammen in all den Jahren. Was denn? Der Kerl hat im Privatleben seiner Nachbarn rumgeschnüffelt? Gut zugehört, Maloney. Gratuliere. Und dann hat er darüber eine Kartei geführt? Ist der Kerl etwa ein pensionierter Politiker? Oder etwa dieser, wie hieß er gleich? Nur keine falschen Verdächtigungen, Maloney. Kann sie teuer zu stehen kommen. Der Mann, der ermordet wurde, war ein pensionierter Beamter. Hat die Kartei wohl nur so zum Spaß angelegt. Sie kennen das ja. Es gibt Pensionierte, die auf Baustellen herumlungern. Und andere, die sich sinnvollere Hobbys zulegen. Und in der Kartei sind alle Nachbarn? Genau, bis auf einen. Es gibt keine Karteikarte über Stefan Marti. Oder besser, als wir da waren, gab es keine mehr. Sie glauben also, dass Stefan Marti diesen Kerl umgelegt hat, um an seine Karteikarte zu kommen? Klingt doch plausibel, oder? Maloney. Zugegeben, der Fall war relativ hoffnungslos. Aber schließlich hat auch unser Eins ein Gewissen. Nicht gerade das Reinste, aber für unseren Berufsstand reichte es allemal. Ich beschloss also, für Frau Martis Geld noch ein wenig herumzuschnüffeln. Das Haus, in dem der Mord geschah, war ein älteres Mietshaus, in dem 10 Parteien wohnten. Ich klingelte aufs Geratewohl. Eine Frau öffnete. Sie sah aus wie eine Frau, der man in der Waschküche am liebsten aus dem Weg gehen würde. Sie sah aber auch aus wie eine Frau, an der man nicht vorbeikam. Sind Sie von der Polizei? Ich habe nämlich gleich gedacht, dass das die Polizei ist, als es klingelte. Wissen Sie, dieser Mord hier in unserem Haus lässt mir einfach keine Ruhe. Vor allem, weil der Mörder ja noch frei herumläuft. Er läuft doch noch frei herum, oder? Auf jeden Fall stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Schließlich ist das doch meine Pflicht, nicht wahr? Darf ich vielleicht auch mal etwas sagen? Ja, aber natürlich. Also, ich habe mich schon immer darüber gewundert, dass dieser Herr Stoller ständig mit einem Notizblock herumgelaufen ist. Wissen Sie, also hier im Haus haben eigentlich alle vermutet, dass er herumspioniert. Vielleicht war er ja ein Agent oder so etwas Ähnliches. Die sehen ja in Wirklichkeit auch so aus wie Herr Stoller. Und wie sah dieser Herr Stoller aus? Na, eben wie ein Agent halt so aussieht. Er hat zum Beispiel einen blauen Morgenrock getragen. Das ist mir aufgefallen. Möchten Sie vielleicht hereinkommen und einen Kaffee trinken? Ich trinke immer um diese Zeit einen Kaffee. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Vermutlich steht das auch in diesen Karteikarten von dem Stoller. Trinkt nachmittags gerne einen Kaffee. Also wenn Sie mich fragen, war dieser Stoller verrückt. Nur Verrückte tun solche Dinge. Ich hatte da mal einen Onkel. Aber das interessiert Sie wahrscheinlich nicht. Da haben Sie recht. Wie bitte? Also kommen Sie mir ja nicht so. Eine Frechheit. Da will man der Polizei helfen und dann das. Ich blieb noch eine Weile stehen und rauchte einige Zigaretten. Dann ging ich zurück in mein Büro. Der Presslufthammer klang jetzt schon viel freundlicher. Alles war auf einmal viel freundlicher. Auch der Herr, der vor meinem Büro wartete, war freundlich. Er war so freundlich wie ein Geldeintreiber bei seiner ersten Visite. Ich ließ ihn trotzdem herein. Ich habe gehört, dass Sie im Mordfall Stoller ermitteln. Also Ihr Gehör möchte ich haben, guter Mann. Unser Eins hört manchmal kaum seine eigene Stimme. Ich möchte, dass Sie das, was ich Ihnen sage, streng vertraulich behandeln. Vielleicht könnten Sie mir streng vertraulich mitteilen, mit welchem Namen Sie bei Ihrer Geburt bestraft worden. Mein Name tut nichts zur Sache. Der Fall Stoller ist eine, nun, wie soll ich sagen, eine etwas delikate Angelegenheit. Delikat? Für wen? Nun, es werden dabei auch Dinge berührt, die von staatspolitischer Bedeutung sind. Von welchem Staat reden Sie? Von Ihrem oder von meinem? Stoller hat früher einmal für uns gearbeitet. Stasi? Haben Sie etwa bei uns politisches Asyl beantragt oder sind Sie auf Stellensuche? Na, ich bitte Sie. Bei uns heißt das Staatsschutz. Stoller war inoffiziell bei uns als Beamter tätig. Er hat Daten gesammelt und registriert. Aber er wurde schon von Jahren pensioniert. Niemand hat gewusst, dass er privat weitermacht. Und wir möchten auch nicht, dass das an die große Glocke gehängt wird. Keine Angst. An der großen Glocke hängen bei uns nur die kleinen Fische. Wir legen Wert darauf, dass der Mordfall Stoller möglichst rasch aufgeklärt wird. Sie verstehen? Na klar. Sie wollen nicht, dass da eventuell noch andere Dinge ins Spiel kommen. Mit anderen Worten, Sie möchten, dass ich den Fall abschließe und die Polizei Stefan Marti einlocht. Mit noch anderen Worten, wie viel? Nun, wir werden uns sicher einigen, ganz sicher. Ich schmiss den Kerl raus. Nachdem mich die Nachbarin schon beinahe davon überzeugt hatte, den Fall hinzuschmeißen, hatte dieser Kerl genau das Gegenteil bewirkt. Es roch nach Korruption, Skandal und Lügen. Kurz gesagt, es roch nach Politik. Ich war je länger, je mehr davon überzeugt, dass dieser Stefan Marti unschuldig war. Ich lauschte dem Klang des Presslufthammers, bis er verstummte. Danach lauschte ich dem Klang von Lilian Martis Stimme. Sie kam in mein Büro, setzte sich und weinte. Mein Mann, er ist unschuldig, ich weiß. Eben nicht. Was soll denn das wieder heißen? Er hat mich angerufen, vor etwa 2 Stunden. Und er hat mir gestanden, dass er diesen Stoller umgebracht hat. Schade. Damit ist der Fall wohl abgeschlossen. Er hat auch noch gesagt, dass er Angst habe. Verständlich. Die meisten Mörder haben Angst, dass sie geschnappt werden. Ich glaube nicht, dass er vor der Polizei Angst hat. Maloney? Ich habe eine Neuigkeit für Sie, Maloney. Darf ich raten? Ihre Frau ist mit einem einäugigen Schimpansen durchgebrannt. Falsch, Maloney. Wir haben Stefan Marti gefunden. Na, dann ist ja alles bestens. Nicht ganz. Marti lebt nicht mehr. Er ist ermordet worden. Sind Sie eigentlich in der Schule auch immer zu spät gekommen? Unterlassen Sie die Scherze, Maloney. Ich nehme an, dass Sie weiter ermitteln. Ich schwieg und verabschiedete mich. Lilian Marti heulte noch immer. Ich stopfte mir die Ohrpfropfen rein. Dann erzählte ich ihr, dass ihr Mann tot war. Ich sah, wie sie ihren Mund aufriss und wieder zuklappte. Danach kullerten wieder Tränen auf ihre Wange. Ich rief ein Taxi und ließ sie nach Hause bringen. Dann schraubte ich mein Telefon auseinander. Ich fand eine Wanze. Sie lebte noch. Ich zerdrückte sie und wusch mir nachher die Hände. Es war höchste Zeit, etwas zu unternehmen. Ich ging zu Sam und bestellte mir ein Steak. Danach trank ich einen Whisky und kaufte mir einen Draht. Es ist immer von Vorteil, einen guten Draht zu haben. Ich ging noch einmal in das Haus, in dem Stoller ermordet wurde. Ich wartete, bis jemand ins Haus ging und hielt dann unauffällig einen Fuß zwischen Haustür und Angel. Dann ging ich nach oben. Ich stocherte mit dem Draht an Stollers Türschloss. Es funktionierte. Ich ging hinein. Dann ging plötzlich das Licht an. Der Mann vom Staat stand mir gegenüber. Ziemlich dilettantisch, Maloney. Mit dem Draht kriegen Sie nicht mal einen Kuhstall auf. Hat doch geklappt. Was wollen Sie mehr? Die Tür war offen. Ich war zuerst dran. Wir haben den besseren Draht. Für alles. Das sehe ich. Und? Werden Sie mich jetzt erschießen? Ich bin unbewaffnet und habe weder Frau noch Kinder. Nicht so dramatisch, Maloney. Sie sind illegal hier eingedrungen. Ich bin illegal hier eingedrungen. Wenn wir beide je ein Auge zudrücken und das zweite verbinden, war keiner von uns beiden je in dieser Wohnung. Verstehe. Und die Kartei ist plötzlich verschwunden. Die ist längst weg. Ich habe nur noch mal überprüft, ob auch wirklich nichts vergessen wurde. Und was machen Sie mit der Kartei? Vernichten? Das glauben Sie wohl selber nicht. Wir vernichten alle Karteikarten, nachdem wir sie in unserem Computer erfasst haben, aus Platzgründen. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie jetzt verschwinden, aus Platzgründen. Nur zu. Schauen Sie sich um. Sie werden nichts finden. Er ging, so wie er vermutlich auch gekommen war, geräuschlos. Ich knipste das Licht aus und schaute mich in der Wohnung um. Unser Eins sieht nicht nur die Schattenseiten des Lebens, auch in der Dunkelheit erkennen wir noch Schatten. Es dauerte 1 Stunde. Dann hielt ich eine Videokassette in der Hand. Auf der Kassette stand in Großbuchstaben »Der Blockwart«. Daneben stand 105 Minuten. Ich nahm die Kassette mit. Dann ging ich einkaufen. Sie wünschen? Ich möchte einen Videorekorder mieten. Mit Strichcode? Nein, danke. Ich nehme ihn unkodiert. Sind da alle Programme schon drin? Kommt auf Ihre Antenne an. Sind Sie verkabelt? Verkabelt? Nein. Ist das etwas Ansteckendes? Der Verkäufer sah mich missmutig an. Beratung ist auch nicht mehr das, was es früher einmal war. Ich nahm das Gerät unter dem Arm. In meinem Büro hängte ich den Rekorder an den Fernseher. 2 Stunden später konnte ich endlich die Kassette reinschieben. Sie war aufschlussreich. Ich rief Liliane Marti zu mir. Sie sah wieder einigermaßen passabel aus, sie heulte nicht mehr. Was soll das? Wollen Sie mit mir zusammen einen Film anschauen? Warum nicht? Ich habe die Kassette aus Stollers Wohnung. Na und? Der Blockwart. 105 Minuten. Was zum Teufel soll das? Nun, ich habe mich gewundert, dass in Stollers Wohnung nur eine einzige Videokassette herumstand. Ist doch seltsam, nicht? Na, wieso seltsam? Bei uns steht überhaupt keine Videokassette herum. Eben. Entweder überhaupt keine oder dann mehrere. Eine einzige, das ist selten. Höchst interessant. Kann ich jetzt wieder gehen? Moment mal. Da ist ja gar nichts drauf. Das ist doch nur das Testbild. Tja, und weshalb sollte jemand das Testbild aufnehmen? Woher soll ich das wissen? Der Blockwart. 105 Minuten. Sehen Sie? Und jetzt sind wir dann gleich an der Stelle. 105 Minuten lang Testbild und dann hören Sie gut hin. Stoller, ich bin fündig geworden. Liliane Marti ist die Frau, die uns unter dem Decknamen Dolores in den 70er Jahren mit Informationen versorgt hat. Ich werde versuchen, sie wieder zu aktivieren. Schalten Sie das Ding aus! Ich tat ihr den Gefallen. Sie starrte auf den flimmernden Bildschirm. Dann starrte sie auf mich. Sie hatte ausgespielt. Und sie wusste, dass sie ausgespielt hatte. Er erpresste mich. Er drohte ihnen, die ganze Geschichte auffliegen zu lassen, wenn sie nicht für ihn arbeiten würden. Ich hatte das alles schon beinahe vergessen. Es war ein Schock, als Stoller plötzlich damit kam. Und da haben sie ihn umgebracht. Und den Mord wollten sie ihrem Mann in die Schuhe schieben. Ich habe meinem Mann erzählt, dass ich Stolle getötet habe. Er konnte es nicht glauben. Er ging in Stollers Wohnung, um sich zu vergewissern. Dann verschwand er, um den Verdacht auf sich zu lenken. Er rief an. Er wollte, dass ich mich stelle. Wir trafen uns. Ich sagte ihm, dass ich mich nie stellen würde. Er sagte, dann gehe er zur Polizei. Und da töteten sie auch ihn. Ich wusste keinen Ausweg mehr. Sie weinte nicht, als die Polizei sie holte. Ich saß noch ein wenig herum und schaute fern. Ein Politiker beteuerte vor Journalisten, dass alles gar nicht so schlimm sei, dass die Demokratie Demokratie bleibe. Im Hintergrund lächelte ein netter Mann. Ich erkannte ihn gleich wieder. Es war der, der die Karteikarten aus Stollers Wohnung entfernt hatte. Ich schaltete den Fernseher ab und aß eine Banane. Sie schmeckte wie eine inländische. Irgendwann würden die Dinge auch vor meinem Fenster wachsen. Und das lag nicht an der Klimaverschiebung.